aufbringen kann. Zu Hause bin ich nur noch selten zu sehen. Ich stelle mir vor, irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem es so nicht weitergeht. Den Kindern beginne ich fremd zu werden. Die Frau, deren Mann ich bin, erklärt mir, sie ertrage diesen Zustand nicht länger. Ich selbst empfinde ihn als unerträglich. Ich kann nicht zwei verschiedene Lebensläufe nebeneinander verwirklichen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung mit möglichst geringen katastrophalen Folgen. Was soll ich tun? Eine amerikanische Psychologin, Deborah Phillips, wüsste mir zu helfen. Sie würde mir raten, jene andere Frau ab sofort zu vergessen. Sie verriete mir eine Reihe von Tricks, mit deren Hilfe ich dieses Ziel erreichen könnte. Dazu gehört der sogenannte Gedankenstopp. Frau Phillips würde mir nahelegen, wenn Sie anfangen, an Ihre Geliebte zu denken, stampfen Sie mit dem Fuß auf, graben Sie sich die Fingernägel ins Fleisch. Der Gedanke darf sich nicht entwickeln. Später müsste ich anfangen, mich in Gedanken lustig zu machen über die Konkurrentin meiner Frau. Sollte das noch nicht helfen, dann müsste ich mich dazu trainieren, meine Ex-Partnerin mit abstoßenden Objekten in Verbindung zu bringen. Zur Auswahl stünden da etwa Blut, Müll oder eine verwesende Ratte. Der Erfolg dieser Kur ist garantiert. Nach spätestens 3 Monaten wäre ich, wie alle ihre bisherigen Patienten, von jener unglücklichen Liebe geheilt und könnte die Rollen des leidlichen Ehemannes und des liebevollen Vaters wieder übernehmen. How to Fall Out of Love heißt Deborah Phillips Buch, in dem man sich darüber beraten lassen kann, wie man mit der Liebe fertig wird. Es ist nicht das einzige Buch, das Ratschläge für die Bewältigung von Lebenskrisen gibt. In den vergangenen Jahren ist die Ratgeberliteratur überaus umfangreich geworden. Einige dieser Bücher sind in Auflagen von weit über 100.000 Stück erschienen. Josef Kirschners »Die Kunst, ein Egoist zu sein« ist eines von ihnen. Andere Bücher dieser Art heißen etwa »Nimm dich selber in die Hand«, »Gib deiner Angst einen Tritt« oder »Erfolg kann man lernen«, »Alles ist erreichbar«. Sie alle verfolgen ähnliche Ziele, auch wenn es im Einzelnen durchaus gewichtige Unterschiede zwischen ihnen gibt. Sie wollen ihre Leser davon überzeugen, dass sie sich aus eigener Kraft von dem befreien können, was sie behindert und belastet. Das mag die Neigung zu Wutausbrüchen oder die Angst vorm Fliegen sein, eine unglückliche Liebe oder übermäßige Esslust, mangelndes gesellschaftliches Ansehen oder unbefriedigende Beziehungen zum Ehepartner. Alles, was man braucht, ist die nötige Entschlossenheit, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Wenn man sie hat, findet man in den Ratgeberbüchern zahlreiche Möglichkeiten, unangenehme Erfahrungen zu überwinden und lästige Beeinträchtigungen loszuwerden. Auffallend oft kommt darin das Wort Erfolg vor. Erfolg haben, das heißt, sich durchsetzen können, Einfluss und Ansehen haben, beruflich vorankommen, persönlich alle Wünsche sich erfüllen können, im Zustand des Wohlbefindens sein. Erfolg kann man lernen, verspricht der Titel eines Buches von Raymond Hull. Ihm und den anderen Büchern liegt ein verhaltenstherapeutisches Modell zugrunde, das sich leicht begreifen lässt. Die Verhaltenstherapie sagt, wie ein Mensch sich verhält, das hat er im Laufe seines Lebens erlernt und eingeübt. Also kann er einzelne Verhaltensweisen auch wieder verlernen und andere, bessere oder angemessenere, einüben, wenn man die Bedingungen für ein solches Umlernen herstellt. Wenn jemand Angst vorm Fliegen hat, dann liegt das gewiss daran, dass er irgendwann schlechte Erfahrungen mit dem Fliegen gemacht hat. Wenn man es nun fertig bringt, ihm das Reisen im Flugzeug in einen Zusammenhang mit positiven Erfahrungen zu bringen, dann kann man seine Angst vor dem Fliegen ausmerzen. So erzählt Manuel J. Smith, wie sein Freund Fred ihm mit Hilfe eines verlockenden Angebots seine schreckliche Flugangst nahm. Fred war als Student einer der größten Charmeure auf dem Campus. Jedes Mädchen, mit dem er sich traf, war geradezu eine Schönheit. Das entscheidende Argument, mit dem Fred mich köderte, mit ihm nach Palm Springs zu fliegen, war seine Beteuerung, er habe bereits mit 2 Mädchen ausgemacht, dass wir uns mit ihnen treffen. Anschließend würden sie uns nach Palm Springs kutschieren, wo wir am Wochenende ihre Gäste wären. Und wir würden erst am Sonntag zurückfliegen. Ein solches Wochenende wollte ich mir nicht entgehen lassen. Mit höchst gemischten Gefühlen nahm ich Freds Angebot an. Seit diesem Wochenende hat Manuel J. Smith keine Angst vor dem Fliegen mehr. Die Möglichkeiten dieser Verhaltenstherapie sind ganz erstaunlich. Mit relativ geringem Aufwand erreicht sie beachtliche Erfolge. Mit ihrer Hilfe kann man sich in kurzer Zeit, aber mit dauerhafter Wirkung, die Angst vor Menschenansammlungen ebenso abgewöhnen wie übermäßigen Alkoholkonsum oder die Wiederholung immer derselben Fehler in der Erziehung von Kindern. Eine ganze Reihe von Störungen, unter denen viele Menschen sinnlos leiden, kann auf diese Weise überwunden werden. Verhaltenstherapeutische Lernprogramme geben Menschen Selbstbewusstsein, Ausgeglichenheit und Zuversicht wieder und machen sie gesellschaftsfähig in dem Sinn, dass sie lernen, sich angemessen auf andere Menschen einzustellen und mit ihnen umzugehen. Die Vorteile dieser Therapie liegen auf der Hand und sind, wie ich denke, nicht zu bestreiten. Allerdings geht es in den Büchern, von denen ich hier spreche, nicht nur um die wirksame Behebung einzelner Störungen. Ihr Anspruch ist, oft unausgesprochenermaßen, sehr viel umfassender. Er geht auf die Beseitigung von Störung überhaupt. Er will, zugespitzt formuliert, alles Leiden abschaffen und alles beseitigen, was den Menschen wehtut und ihnen Angst macht. In der Wirklichkeit des täglichen Lebens ist es doch so, dass ich Gefühle wie Schmerz, Angst und Trauer gar nicht ausblenden kann. Sie sind unvermeidliche Bestandteile des Lebens. Andererseits bin ich den Erfahrungen des Leidens auch nicht wehrlos ausgeliefert. Ich kann mit ihnen umgehen, kann ein Verhältnis zu ihnen finden und sie bearbeiten. Vielleicht verändere ich mich dabei oder ich werde ein anderer. Erfahrungen von Schmerz, Angst und Trauer, die ich selbst bearbeite, gestalten mein Leben und mein Gesicht. Ich kann sie nicht vermeiden, ich kann sie allenfalls verdrängen. Aber damit ist nichts gewonnen. Ein eindrucksvolles Beispiel für solche Verdrängung habe ich in dem Buch »Erfolg durch positives Denken« von Napoleon Hill und Clement Stone gefunden. Eine Kapitelüberschrift, »Wenn der Tod vor der Tür steht«, machte mich neugierig. Was würden die beiden Amerikaner zum Tod als dem Ende allen, zumindest irdischen, Erfolges sagen? Aber natürlich wird hier nicht gestorben, es scheint nur so. Ralph Wepner liegt seit 6 Stunden im Koma, ein Pulsschlag ist nicht mehr wahrzunehmen, aber der Sterbende weiß, ich bin ganz in Ordnung, aber ich muss es Ihnen sagen. Irgendwie muss ich es Ihnen sagen. Ich werde nicht sterben, aber wie um Himmels Willen kann ich es Ihnen begreiflich machen? In diesem Augenblick erinnerte er sich an einen Selbstansporn, den er einmal gelernt hatte. Sie können es, wenn Sie nur glauben, dass Sie es können. Er wollte seine Augen öffnen. Aber je angestrengter er es versuchte, desto unmöglicher schien es. Immer wieder machte er den Versuch, seine Augen zu öffnen, bis er endlich eine der Schwestern sagen hörte, »Ein Augenlid hat sich bewegt. Er lebt noch.« »Ich hatte keine Angst«, sagt Ralph, »und ich fand das Ganze recht belustigend. Von Zeit zu Zeit rief eine der Schwestern, »Hören Sie mich, Herr Wepner, hören Sie mich?« Und ich versuchte durch ein Heben meiner Augenlider zu antworten und ihnen zu zeigen, dass ich in Ordnung war, dass ich noch lebte. Wenig später, so berichten die beiden Autoren, konnte der Kranke beide Augen öffnen. Als Gesunder habe er die Klinik verlassen. Das ist ein gewiss eindrucksvolles Beispiel dafür, was Willenskraft und positives Denken zu erreichen vermögen. Aber gewiss ist auch, dass sich der Tod auf diese Weise nicht abschaffen lässt. Irgendwann wird Ralph Wepner doch sterben. Und spätestens dann wird er ein Verhältnis dazu gewinnen müssen. Und anderen steht dann die gleiche Aufgabe bevor, nämlich den Menschen, denen etwas an seinem Leben liegt. Es könnte ja sogar sein, dass es Menschen gibt, die ihn lieben. Andere Beispiele für Verdrängung sind kaum weniger eindrucksvoll. Raymond Hull mahnt seine Leser in dem Buch »Alles ist erreichbar«: Denken Sie daran, dass nicht Sie allein leiden. Den meisten Menschen sind solche Stimmungen bekannt. Denken Sie daran, dass Sie sie durch entsprechende Übungen zeitlich abkürzen, sie immer seltener werden lassen können, bis Sie sie schließlich ganz aus Ihrem Leben verbannt haben. Die Sprache ist verräterisch. Was man verbannt hat, ist ja nicht verschwunden und nicht aus der Welt geschafft. Die Verbannten in der Sowjetunion, die Gebannten in Südafrika sind als ständige Bedrohung und als dauerhafte Beunruhigung des jeweiligen Systems gegenwärtig. Kann es bei verbannten Stimmungen anders sein? Hull entwickelt ein regelrechtes System der Verbannung unangenehmer Gefühle und Gedanken. Er schreibt: Vermeiden Sie depressive Gedanken über Dinge, die Sie nichts angehen. Um das zu tun, müssen Sie sich daran gewöhnen, zu lernen, die meisten Informationen aus Radio und Fernsehen, aus Zeitungen und Zeitschriften zu ignorieren. Die Informationsmedien müssen eine bestimmte Auswahl treffen. Sie können nicht über alles berichten, was in der Welt geschieht. Deshalb berichten Sie im Allgemeinen über die bemerkenswertesten Vorfälle und diese sind, unglücklicherweise oft die tragischsten und traurigsten. Dieselbe Tendenz besteht im Unterhaltungsteil des Fernsehprogramms, beim Film, bei Bühnenstücken, in der Literatur. Die Tendenz, die hässlichen, gemeinen, negativen Seiten des Lebens und der Gesellschaft hervorzuheben und zu betonen. Ich rate Ihnen, gewöhnen Sie sich daran, diese Dinge von sich fernzuhalten, um Seelenfrieden zu erlangen und zu bewahren. Lesen Sie solche Dinge nicht. Schauen und hören Sie sie nicht an. Sprechen Sie nicht darüber. Wenn Sie dazu gezwungen werden, vergessen Sie sie so schnell wie möglich wieder. Manuel J. Smith erwähnt in seinem Buch »Gib deiner Angst einen Tritt« den Begriff der systematischen Desensibilisierung. Auf diese Formel kann man das Programm der Verdrängung bringen. Es zielt darauf, Menschen unempfindlich, apathisch zu machen für alles, was sie, wie Hall sagt, nichts angeht. Und das ist wohl alles, was außerhalb des privaten, des ganz persönlichen Lebensbereiches liegt. Eine kleine Fabel von Wolf Dietrich Schnurre macht deutlich, was da gemeint ist. Um ein Haar heißt ihre Überschrift. Ein Frosch sah sich unvermutet einer Schlange gegenüber, der das leblose Hinterteil eines seiner Kollegen aus dem Maul hing. Herr Jesses, dachte er, da wäre jetzt beinahe ein Unglück passiert. Ein Unglück, das ist dieser bissigen Fabel zufolge erst das, was mich selbst betrifft. Alles andere mag seinen Lauf nehmen, ohne mich. Ich vermute, dass diese Einstellung ziemlich verbreitet ist und dass auch aus diesem Grund die Literatur der Leidverdrängung so hohe Auflagen erzielt. Ich wünschte mir, dass ein anderes Bewusstsein sich ausbreitete. Ein Bewusstsein davon, dass etwas, was irgendwo einen Menschen betrifft, die anderen auch angeht. Es ist in dem Satz ausgedrückt, es gibt kein fremdes Leid. Über ihn schreibt Dorothee Sölle, es lässt sich nicht begründen, warum es kein fremdes, kein fernes, kein uns nicht angehendes Leid gibt. Jede Begründung eines solchen Satzes macht ihn ärmer und kleiner. Er ist nicht ableitbar. Er wird vielmehr einem denkenden und fühlenden Wesen zugemutet. Wo immer Leiden ist, da geht es dich an. Ein anderes wichtiges Kennzeichen der verhaltenstherapeutischen Ratgeberliteratur ist das, was ich ihre Glaubenssätze nennen möchte. Die einzelnen Autoren sind sich da durchaus nicht einig, ganz im Gegenteil. Aber jeder von ihnen formuliert eine Reihe von Grundsätzen, aus denen er dann sein Programm ableitet. Als aufmerksamer Leser hat man diese Grundsätze schnell herausgefunden. Hurl und Stone setzen auf PGH, das ist die positive Geisteshaltung, und behaupten, wer über PGH verfügt, dem werden sich selbst Nachteile in Vorteile verwandeln. Noch prinzipieller heißt es, jede Widrigkeit des Schicksals trägt den Keim eines noch größeren Vorteils in sich. Solches Zutrauen wird ausdrücklich religiös begründet. Gott ist immer ein guter Gott. Es geht ihnen durch Gottes Gnade jeden Tag und in jeder Beziehung besser und besser. Ohne Berufung auf einen guten Gott kommt Raymond Hull aus, der ansonsten mit seinen beiden Kollegen ganz einig ist. Einer seiner Grundsätze heißt, Menschen schaffen Verhältnisse und Umstände und sowohl geistig als auch wirtschaftlich ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Ein anderer, das Leben ist süß. Warum soll man es sich versalzen? Josef Kirschner, dessen Buch den Untertitel trägt, »Das Abenteuer, glücklich zu leben, auch wenn es anderen nicht gefällt«, ist da allerdings ganz anderer Meinung. Er unterscheidet sich auch sonst in mancher Hinsicht von seinen Ratgeberkollegen. Er ist der intelligenteste unter ihnen. Sein Buch ist faszinierender und, wie ich meine, gefährlicher als die anderen, weil es mit verführerisch einleuchtenden Thesen arbeitet. Zu ihnen gehört die Behauptung, dass alle Menschen Egoisten sind, dass aber nur die wenigsten es offen zeigen. Unter dem Deckmantel von Nächstenliebe, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, so Kirschner, vollzieht sich in Wirklichkeit das Spiel jeder gegen jeden. Realität ist, dass jeder jeden beneidet, ihn auszunützen und von ihm Besitz zu ergreifen versucht. Kirschner meint denn auch, anders als Hall, ganz und gar nicht, dass das Leben süß sei. Er schreibt, ob Sie es gerne hören oder nicht, unser Leben ist nun einmal kein Honiglecken. Das treffendste Gleichnis für das Leben findet er im Sport. Sport ist nichts weiter als der Ausdruck des Lebens, wie es wirklich ist. Nämlich du oder ich, und wenn ich dich nicht schlage, schlägst du mich. Alle diese Grund- oder Glaubenssätze, so unterschiedlich sie im Einzelnen auch sind, lassen sich zusammenfassen mit einer saloppen Bemerkung von Manuel J. Smith. So einfach ist das. Ja, wenn es so einfach wäre. Es stimmt doch einfach nicht, dass jede Widrigkeit des Schicksals den Keim eines noch größeren Vorteils in sich trägt. Zumindest die Menschen können diesen Satz nicht bestätigen, die eine Widrigkeit des Schicksals nicht überlebt haben, sei es einen Bombenangriff oder einen Verkehrsunfall oder die Vergasung in Auschwitz. Solche Sätze können höchstens als persönliche Aussagen stimmen, aber nie als Prinzipien. Aus dem Leiden lassen sich keine Lehrsätze ableiten. Die Wirklichkeit des Lebens ist ungleich vielschichtiger, komplizierter und widersprüchlicher, als es diese Bücher vermuten lassen. Ich bezweifle nicht, dass sie vielen Menschen praktische Lebenshilfe an die Hand geben. Der Preis, den man dafür zahlen muss, heißt Realitätsverlust. Man macht sich etwas vor. Man lässt sich auf Vereinfachungen ein, die das Leben übersichtlicher machen und es zugleich verstümmeln. Das Beispiel, das ich am Anfang dieser Sendung gebracht habe, kann verdeutlichen, was ich meine. Deborah Phillips' Trainingsprogramm zur Überwindung von Liebeskummer im Schnellverfahren konzentriert sich ausschließlich auf das Problem, wie werde ich mit einer Beziehung fertig, die es nicht mehr geben soll? Die Gefühle des Betroffenen werden zielstrebig vernichtet, aber nicht verarbeitet. Die Frau, von der ich mich trennen soll oder will, kommt in der Therapie überhaupt nicht vor. Sie kann ja dasselbe Training absolvieren, wenn sie will. Nun kann man natürlich einwenden, wenn wirklich jeder Kirschners Ratschläge befolgt und sich entschließt, zum konsequenten Egoisten zu werden und zuerst an sich selber zu denken, kommt dann nicht am Ende eine Welt voller selbstbewusster, zufriedener und glücklicher Menschen heraus? Ich stimme Kirschner völlig zu, wenn es darum geht, dass viele Menschen selbstbewusster und glücklicher werden sollten. Aber ich werde den Eindruck nicht los, dass Kirschner ein Glück meint, das notwendigerweise einige wenige auf Kosten allzu vieler Menschen durchsetzen. Schon im Titel seines Buches heißt es, auch wenn es anderen nicht gefällt. Mir gefällt seine Durchsetzungsstrategie schon darum nicht, weil ich, anders als Kirschner, neben enttäuschenden auch sehr ermutigende Erfahrungen mit Nächstenliebe und Rücksichtnahme mache und beide zum Teufel gehen sehe, wenn sich hemdsärmeliger und kalter Egoismus im Sinne Kirschners konsequent durchsetzen sollte. Gewiss ist es töricht, sich auf Liebe, Hilfe und Unterstützung durch andere einfach zu verlassen. Aber es ist auch töricht, das alles zu bestreiten. Ich bin nicht bereit, mir ausreden zu lassen, dass es jedenfalls bisweilen Liebe gibt, die darauf verzichtet, zu fragen, was habe ich davon? Ich könnte auch nicht, wie Kirschner, mich schnöde über diejenigen lustig machen, die einem stundenlang erklären, warum es so bedeutend ist für Biafra, Vietnam, die Freiheit in Chile oder was sonst gerade die Welt bewegt, zu diskutieren und zu demonstrieren. Angesichts der Vorgänge in der großen, weiten Welt, sagen sie, sei es unverantwortlich, an seine eigenen kleinen Probleme zu denken. Weniger bequem, aber dafür wirkungsvoller ist allerdings eine viel näher liegende Erkenntnis. Wer seine eigenen Probleme nicht löst, wird wenig dazu beitragen können, die Probleme der Welt zu lösen. Die eigenen Probleme lösen? Vielleicht geht das ja auch so, dass man mit ihnen lebt und dann auch anderen zugesteht, dass sie ihre Probleme haben, die manchmal leichter zu ertragen sind, wenn andere sie mittragen. Es gibt andere, menschlichere Möglichkeiten, als das Leiden zu verbannen oder abzuschaffen. Eine davon habe ich bei Johannes Tauler gefunden, einem deutschen Mystiker des 14. Jahrhunderts. Das Pferd macht den Mist im Stalle. Und obgleich der Mist einen Unflat und Stank an sich hat, so zieht dasselbe Pferd doch den Mist mit großer Mühe auf das Feld. Und dann wächst daraus edler, schöner Weizen und der edle, süße Wein, der nimmer so wüchse, wäre der Mist nicht da. Also trage deinen Mist. Das sind deine eigenen Gebrechen, die du nicht abtun, noch ablegen, noch überwinden kannst. Mit Mühe und mit Fleiß auf den Acker des liebreichen Willens Gottes, in rechter Gelassenheit deiner selbst.